Die koreanischen Sportler, die an dem Grand Prix Judo Turnier in Huhoto 2017 teilnahmen, kehrten am 4. Juli zurück. Das Turnier, an dem sich über 250 hervorragende Judokas aus 26 Ländern und Regionen wie der DVJK, Russland, der Ukraine und Kanada beteiligten, fand vom 30. Juni bis zum 2. Juli in Huhoto von China statt. Die koreanische Judo-Sportlerin Lim Song-sim erkämpfte in der Gewichtsklasse 52 kg eine Goldmedaille.